Mehr Vernunft wagen. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Befreiung von den Zwängen der Natur. Die frühen Menschen haben das Feuer zu beherrschen gelernt und sich mit Licht und Wärme von den Zwängen des Tagesrhythmus und des Jahreszeitenwechsels befreit. Sie haben Ackerbau betrieben und Vorräte angelegt, um von den Nahrungsquellen ihrer Umgebung unabhängig zu sein. Mit Wagen und Schiffen wurden sie unabhängig von ihrer Herkunft, mit Kleidung, Häusern und Staudämmen trotzten sie den Widrigkeiten der Witterungen. Durch die Medizin sind Menschen Infektionen nicht mehr hilflos ausgeliefert und durch die Telekommunikation nicht mehr an einen Ort gebunden, um sich auszutauschen. Moderne Wohnungen sind selbst gebaute Oasen, in denen Wärme, Licht, fließendes Wasser, eine weiche Schlafstätte, Nahrung, Musik und Unterhaltung sichergestellt sind. In der Kulturgeschichte haben die Menschen sich aber nicht nur von den äußeren Zwängen befreit, sondern auch gegenüber den inneren emanzipiert, und zwar durch Selbstzwang und Langsicht, wie der Soziologe Norbert Elias feststellt. Man könnte auch sagen, Fortschritt beruht neben Offenheit auch auf Selbstkontrolle und Planung. Auch wenn es paradox klingt, nur so konnten sich gesellschaftliche Freiheiten etablieren, die allen zugutekommen. Einige emotionale Neigungen unserer Alltagsmoral stehen in Einklang mit einer universellen Ethik, andere nicht. Daher muss am Ende die Vernunft entscheiden. Unsere Angst hemmt uns, andere von Brücken zu schubsen, unser Mitgefühl bringt uns dazu, Kinder im Teich und Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten, und unser Gerechtigkeitssinn sensibilisiert uns dafür, dass die Weltordnung unfair ist. Diese Emotionen machen Menschen zu Verbündeten. Gleichzeitig bergen einige emotionale Grundlagen unserer Moral jedoch Gefahren, denn sie machen uns zu Feinden. Wir denken tribalistisch, legen zu viel Wert auf Status und Hierarchien, gieren nach Anerkennung und haben die Neigung, Angst vor dem Neuen und Abscheu gegenüber dem Fremden zu empfinden. Die Kunst der Vernunft besteht also darin, auf die richtigen Gefühle zu hören und die falschen einzuhegen. Sie besteht auch darin, anzuerkennen, dass die Moral graduell, komplex und schwierig ist und daher die Bereitschaft erfordert, sich selbst in Frage zu stellen.